1. Dree Tage nach seinem Amtsantritt in der Provinz Reistfestes von Caesarea hin auf nach Jerusalem. 2. Dort informierten in die Hohenpriester und die führenden Männer der Juden über die Anklagegen Paulus und Beten in Amunterstutzung. 3. Sie sachten in am den Gefallen, Paulus nach Jerusalem überstellen zu lassen, Sie planten, in waren des Transports ausdem Hinterhalt zu Toten. Festus antwortet Jedoch, dass Paulus in Caesarea in Haft bleiben muss und selbst in Kurs Dorthing zu Rückkehren word. 5. Forderte die Verant Wörtlichen auf, in zu begleiten, damit sie den Mann dort offiziell anklagen konnten, sofern tatsächlich ein Unrecht begangen habe. 6. Nachdem etwa ak bis zen Tage in Jerusalem verbracht hat, kehrte er nach Caesarea zurück und nahm am nächsten Tag auf dem Richterstuhlplatz, Paulus vorführen zu lassen. 7. Als Paulus erschien, umringten in die Juden aus Jerusalem und brachten zahlreich schwer beschuldigungen vor, für die sie jedoch kein Beweis liefern konnten. 8. Paulus verteidigte sich mit der Feststellung, dass wedergegen das Judisch Gesetz noch gegen den Tempel oder den Kaiser ein Straftat begangen habe. 9. Die Festus den Juden einen gefallen tun wollte, fragte Paulus, aber beret sei, nach Jerusalem zu reisen, sich dort unter seinem Vorsitz dem Urteil zu stellen. 10. Paulus entgegnet jedoch, das bereits vor dem kaiserlichen Gerichtstehe, wo rechtmäßig beurteilt werden muss, die den Juden nachweislich kein Unrecht getten habe. 11. Erklärt, dass beret sei zu sterben, falls ein todswürdiges Verbrechen begangen habe, die Anklagen jedoch haltlos seien, darf in niemand ausliefern, weshalb sich auf den Kaiser beruf. 12. Nach einer Beratung mit seinem Rat antwortet Festus, dass Paulus dem Wunsch entsprechen zum Kaiser nach Rom geschickt word, die sich auf diesen berufen habe. 13. Einige Tage später trafen König Agrippa und Bernike in Caesarea ein, den neuen Statthalter Festus offiziell zu begrüßen. 14. Warend eiers mertagigen Aufenthaltslechter Festus dem König den Fall des Paulus da und erwant, das dieser als Gefangene seines Vorgängers Felix Surak geblieben sei. 15. Berichtet, dass die Hohenpriester und Altersten in Jerusalem bei seinem Besuch die Verurteilung des Mannes gefordert hatten. 16. Festus erklärt ihnen jedoch, dass es der römischen Rechtsordnung widersprech, jemanden zu verurteilen, bever seinen Anklagen gegenüber gestellt word und die Gelegenheit zur Verteidigung hat. 17. Als die Anklage daraufhin in Caesarea eintreffen, habe unversuglich am nächsten Tag den Prozess eröffnet und Paulus vor das Gericht rufen lassen. 18. Die Klage traten zwar auf, konnten jedoch kein der schwerwiegenden Verbrechen nachweisen, die Festus ursprünglich vermutet hat. 19. Stattdessen stritten sie mit im über religiös Fragen und über einen verstorbenen Mann namens Jesus, von dem Paulus behauptet, sei am Leben. 20. Die Festus an sich war, why die speziellen Fragen unter such and salty, fragte Paulus, aber den Prozess in Jerusalem fortsetzen wohl. 21. Weil Paulus jedoch Berufung einlegte, das Erteil des Kaisers abzuwarten, ordnet Festusen, in bis zu seiner Überstellung nach Rom in Haft zu behalten. 22. Agrippa osset darauf hin den Wunsch, den Mann selbst zu horen, worauf Festus im Einanhorung für den folgenden Tag zu sagte. 23. Am nächsten Tag erschienen Agrippa und Bernike mit großem Pomp und betreten gemeinsam mit hohen Offizieren und Stadtthanerischeren den Gerichtssaal, worauf hin Paulus vorgeführt word. 24. Festus erklärt den Anwesenden, dass die gesamte Jüdische Gemeinschaft in Jerusalem und Caesarea lautstark den Tod Diocese Manes gefordert habe. 25. Stellte jedoch fest, dass Paulus nichts getten habe, was die Todstrafe rechtfertig, die dieser sich aber auf den Kaiser beruf, sei die Absendung nach Rom beschlossen worden. 26. Die jedoch kein konkreten Fakten für seinen Bericht und den Kaiser habe, ließerin vor. Agrippa führen durch das Verhör genauere Informationen zu erhalten. 27. Schließlich betonte Festus, dass es unvernünftig erschien, einen Gefangenen nach Rom zu schicken, wann die gegen in vorliegenden Beschuldigungen klar zu benennen.